Benzin raus, natürlich im Eigendruck. Doch heute ist das lange her, nun hab ich eine Wampe. Man trifft mich in Asimovs Kellerbar, genannt Rudis Resterampe. Sie kämpfen gegen Feuerschnecken. Mit Saphir im Stall und auch der Klaus Enfer.